Kundgabe 3535. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.9.1945. Zeit des Endes. Voraussagen. Unabänderlich ist der Beschluss Gottes, die Erde umzugestalten und neue Schöpfungen entstehen zu lassen, die Träger geistiger Wesenheiten werden sollen, zum Zweck der Erlösung. Und seit Ewigkeit ist auch die Zeit festgesetzt, wann diese Umgestaltung, der die Auflösung der alten Erde vorangeht, stattfinden wird. Denn Gott weiß seit Ewigkeit, wann die Menschheit auf dem Tiefstand angelangt ist, der eine Neugestaltung der Erde erfordert, auf dass die Geister endgültig voneinander geschieden werden, die Gott nahe und Gott fernstehen. Ewigkeiten sind vergangen in dieser Entwicklungsperiode, doch da Gott selbst ihr ein Ende gesetzt hat, muss dieses Ende einmal eintreten, wenngleich dies den Menschen unfasslich scheint. Gott aber hat es angekündigt seit Beginn der Zeitepoche, wo Menschen die Erde beleben. Er hat durch Seher und Propheten ständig das Ende vorausgesagt und immer auf die Zukunft hingewiesen, die diese Umgestaltung der Erde mit sich bringen soll. Die Menschen aber wollen nicht glauben, dass einmal die Zukunft zur Gegenwart wird, dass einmal die Zeit herankommt, die Gott verkündet hat in Wort und Schrift, dass einmal die Erlösungsperiode ihren Abschluss findet und eine neue wieder ihren Anfang nimmt. Einmal ist die Zeit beendet, die Gott dem Geistigen zur Erlösung gewährt hat, und so das Geistige versagt, muss es noch einmal eine Erlösungsperiode durchleben. Und dies bedeutet einen nochmaligen Gang durch die Schöpfungen der neuen Erde. Die Menschen wollen es nicht glauben, und sie werden daher völlig unvorbereitet das letzte Ende erleben, weil nun die Zeit abgelaufen ist und der Zeitpunkt nicht mehr fern ist, da sich die Ankündigungen erfüllen laut göttlichem Plan von Ewigkeit. Denn die Menschheit hat den Tiefstand erreicht, der eine Neugestaltung der Erde erfordert, der Anlass ist zur Auflösung der alten Erde mit ihren Schöpfungen und Neuschöpfungen zur Folge hat, die Gottes Weisheit und Liebe wieder entstehen lässt, um dem Geistigen neue Gelegenheiten zu geben zur Aufwärtsentwicklung. Die Zeit ist gekommen, von der geschrieben steht, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Alles, was auf Erden lebt, geht seinem Ende entgegen. Und der Tag ist nicht mehr fern, wo Gott selbst zu Gericht sitzt, um zu trennen das Gute vom Bösen. Um das Erstere zu erlösen und das Letztere erneut zu bannen in der neuen Schöpfung. Es ist die Zeit des Endes gekommen, wie es bestimmt ist, seit Ewigkeit. Amen.